Show me the way, give me the love I need today. Within my heart, I hold the word I need to say. Show me the way, give me the love I need today. Within my heart, I hold the word I need to say. Show me the way, give me the love I need today. Something fun. The week was having fun. But it was all in day. You can read my mind. sogar UFOs. Ich sehe sogar UFOs. Ich hab so viel Geld, ich sehe sogar UFOs. So sind wir halt nicht, wir geben auch großzügig aus. In Nachtclubs für Drogen, aber egal, völlige Kontrolle, würde ich dann mal sagen. Ich hab so viel Geld, ich hab so viel Geld, ich sehe sogar UFOs. So sind wir halt nicht, wir geben auch großzügig aus. In Nachtclubs für Drogen, aber egal, völlige Kontrolle, würde ich dann mal sagen. Scheinbar nur aus einem Haufen kleiner, schwuler Grundschulmädels. Jeder Mensch mit nur ein wenig Diät wird schlecht, wenn er euren Transmüll aufgedrängt bekommt. Ihr seid der Meinung, dass ihr irgendetwas reißt? Das Einzige, was ihr reißt, sind Stricher. Es gibt nur eine Gruppe, die Anspruch auf die Kronjuwelen in Deutschland hat. Männer! What the fuck is going? Thank you.

ist total geil, ist total geil, ich feier das. Ist total geil, ich ist total geil, ich feier das. Fire. sonst ins Gegnerische. Dort hin und her und da redet man weg. Ich schmeck auf mein Herz, ich will reden auf. Ich nehm dich heute in mein Leben auf. Und wenn du willst, ich werde